Neben der Angst vor Sabotageakten, die durch die Aufrufe im sudetendeutschen Freiheitssender hätten ausgelöst werden können, filterte die SS in ihren Abhörberichten auch Beiträge aus den Programmen heraus, in denen die Bevölkerung zu Demonstrationen aufgerufen wurde, wie im April 1943. Wörtlich wurde aus der Sendung zitiert: Wir rufen die ausländischen Arbeiter auf, am 1. Mai Seite an Seite mit unserer Arbeiterschaft zu marschieren unter der Losung Schluss mit der Sklavenarbeit und sofortige Rückkehr in die Heimat. Wir rufen die Soldaten in der Heimat, die Mannschaften in den Garnisonen, die Urlauber und Verwundeten auf, am 1. Mai mit den Arbeitern, Frauen, Bauern und dem Mittelstand auf die Straße zu ziehen und so die Einheit von Front und Heimat im Kampfe für den sofortigen Frieden zu bekunden. Die Sudetendeutsche Einheits- und Friedensfront wird am 1. Mai im ganzen Sudetenland von Asch bis Troppau marschieren. Es darf kein Zurückweichen und kein Abwarten mehr geben. Die Zeit ist reif für eine große Friedensaktion. Das war natürlich Wunschdenken, das mit den realen Gegebenheiten, den Bedingungen, unter denen die Menschen im Sudetengebiet lebten, nichts zu tun hatte. Trotzdem dürfte die SS diese Aufforderung ernst genommen und entsprechende Vorbereitungen für den 1. Mai 1943 getroffen haben. Leopold Grünwald bewertet die politische Wirkung, die der Sudetendeutsche Freiheitssender während des Zweiten Weltkriegs entfaltete, trotzdem positiv. Erst nach dem Kriege wurde uns aus mehreren räumlich weit auseinandergelegenen Teilen des Sudetengebietes und aus den Karpaten bestätigt, dass wir nicht nur abgehört worden sind, sondern dass wir einen wesentlichen Beitrag zur Tätigkeit der antifaschistischen Widerstandsgruppen geleistet haben. Beim slowakischen Aufstand im August 1944 habe der Sudetendeutsche Freiheitssender Mustertexte von Flugblättern an die Bevölkerung verlesen. Diese wurden abgehört und von Partisanen zur Agitation unter der örtlichen Bevölkerung benutzt. Ob das wirklich so war, lässt sich aus der heutigen Perspektive nicht mit Sicherheit sagen. Tatsache ist aber, dass es im sogenannten Protektorat kommunistische Widerstandsgruppen gab und eine verhältnismäßig hohe Zahl von, in der NS-Diktion, Rundfunkverbrechern, die zum Teil hohe Haftstrafen erhielten. Achtung! Achtung! Deutsche Soldaten! Wir bringen eine wichtige Meldung! Am 12. und 13. Juli 1943 fand in Moskau eine Konferenz statt, zu der sich Kriegsgefangene, Deutsche, Offiziere und Soldaten sowie in der Sowjetunion befindliche antifaschistische, deutsche Reichstagsabgeordnete, Gewerkschaftler und Männer des öffentlichen Lebens zusammengefunden hatten. An den Arbeiten der Konferenz beteiligten sich Delegierte aus allen Kriegsgefangenenlagern der Sowjetunion, Männer der verschiedensten Schichten und der verschiedensten religiösen und politischen Überzeugungen. Die Konferenzteilnehmer beschlossen einmütig, das Nationalkomitee Freies Deutschland zu bilden. Zum Präsidenten des Nationalkomitees wurde der bekannte deutsche Schriftsteller Erich Weinert gewählt. Erster Vizepräsident wurde Major Karl Hetz. Zweiter Vizepräsident Leutnant Heinrich Graf von Einsiedel.